Moment in Stille. Momente in Stille, sie sind kostbar geworden. Wann hatte man das letzte Mal das Gefühl, mit seinem Herzschlag allein zu sein? Nachdenken, lange her. Und wenn er uns überkommt, jener spärliche Augenblick, genießen wir nicht, sondern wundern uns. Wieso so ruhig? Wir beginnen jedes noch so kleine Geräusch zu analysieren, bekommen gar Angst? Sind wir schon so sehr von unserem selbst erschaffenen Begleitern abhängig? Sie sind schätzenswert. Momente ohne gesprochenes Wort. Nur Blicke und Gesten. Es reicht aus. Wir müssen uns nur bemühen, uns einlassen. Sekunden ohne lärmende Apparate, Maschinen, Geräte. Im Alltag sind wir verfolgt, gejagt, gehetzt, müssen uns um das Gegenstück bemühen, genießen können. Momente in Stille. Sie sind kostbar.